Ich habe nie mit euch gestritten, Philisterpfaffen, Neiderbrut. Unartig seid ihr wie die Briten, doch zahlt ihr lange nicht so gut. Goethe.